Als die Polizei bei einem irischen Richter namens Tai He Haftbefehle für zwei Verdächtige anforderte, kam dieser der Bitte nicht nur nach, sondern fügte hinzu, geht jemanden verhaften, lebendig wenn möglich, tot wenn nötig. Wie bei fast jedem Verbrechen, das mit Italienern zu tun hatte, hieß es bald, holt den Dago. Petrosino wurde mit dem Fall betraut. Sofort ging er Aussagen über zwei verdächtige Männer auf der Fähre nach New Jersey nach und suchte in mehreren Städten nach dem Jungen, ohne Erfolg. Immer mehr Leute wollten auch weiter im Süden und Westen etwas gesehen haben. Offenbar, schrieb ein Journalist, ziehen dutzendweise Italiener-Duos in Begleitung eines Jungen durchs Land, der aussieht wie Tony Manino. Ein Gerücht über ein unterirdisches Versteck in Manhattan kam auf, und Detectives wurden ausgeschickt, um es zu überprüfen. Die Piers wurden überwacht. Als in Astoria, Queens, ein Junge gesehen wurde, auf den Tonys Beschreibung passte, fielen um Mitternacht die Cops im Viertel ein, klopften an alle Haustüren und zogen sämtliche kleinen italienischen Buben aus den Betten, die sie finden konnten. Man hielt ein Foto von Tony zum Vergleich neben die Jungen und befragte die Eltern, doch das gesuchte Kind war nirgendwo zu finden. Die Black Hand reagierte auf den Ermittlungsdruck mit einem Brief an eine Wache in Brooklyn, adressiert an den verantwortlichen Captain. »Geben Sie die Verfolgung auf«, stand darin, »oder Sie sterben.« Zeitungen im ganzen Land stürzten sich auf jede neue Entwicklung, und ihre Leser gierten täglich darauf zu erfahren, ob man Tony gefunden hatte. Die benachbarten Einwanderer beäugte man derweil mit frischem Misstrauen. Die Manino-Entführung, berichtete eine Zeitung, vermittelte der Öffentlichkeit ein solches Gefühl der Bedrohung durch die Italiener, dass die hanebüchensten Geschichten über Erpressung, Entführung und kriminelle Organisationen die Runde machten, ohne dass irgendjemand sie für überzogen hielt. Manhattan stand kurz vor der Massenpanik. Im Oktober ging in East Harlem das Gerücht um, die Black Hand habe gedroht, die Public School 172 in die Luft zu jagen, wenn sie nicht eine bestimmte Summe Geld bekäme. Sofort stürzten die Eltern der Schüler aus den umliegenden Mietshäusern und rannten zur Schule. 500 verzweifelte Männer und Frauen tobten vor den Türen, schrieb ein Journalist, und verlangten, dass man die Kinder umgehend herausließ. Die schweren Holztüren wölbten sich unter dem Druck des nach seinen Kindern schreienden Mobs. Gerade noch rechtzeitig kam der Rektor aus seinem Büro und besänftigte die Menge, bevor echter Krawall ausbrach. Ein Reporter der New York Times erkundigte sich bei Petrosino nach dem neuen Geheimbund, der offenbar aus dem Nichts aufgetaucht war. »Die Bande namens Black Hand ist zweifellos in dieser Stadt zugange«, räumte Petrosino ein, um dann zu versuchen, die Gemüter zu beruhigen. »Ein Mann gibt an, er habe 4 Drohbriefe erhalten, aber nicht bezahlt. Er erfreut sich bester Gesundheit und schwebt keineswegs in Lebensgefahr.« Der Detective ermutigte alle Italiener, die einen Brief der Black Hand erhalten hatten, ihr Geld zu behalten und den Vorfall anzuzeigen. Wenn Menschen wie Tonys Vater nur etwas Mut bewiesen, könnte der Plage der Black Hand ein Ende gemacht werden, bevor sie richtig ausbräche. Den Bund kümmerte das nicht. Er schickte Manino einen weiteren Brief. »Wir werden den Jungen nicht töten. Er hat sich gut benommen«, stand darin. Allerdings spielten sie mit dem Gedanken, ihn zu verkaufen. »Eine kinderlose Familie bietet uns $2000 für den Jungen. Wenn Mr. Manino nicht einlenkt, nehmen wir wohl an. Wir sind weder Unmenschen noch Kriminelle, sondern Ehrenmänner wie Sie. Nur hat das große Amerika unsere Erwartungen enttäuscht. Und wir brauchen Geld, um zurück in unser schönes, malerisches Italien zu kommen.« Unterzeichnet war der Brief mit »Hochachtungsvoll, Ihr Capitano, der« und dem Umriss einer schwarzen Hand.